15. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Im Winter von Johann Mayer. Der Winter ist so schaurig, vom Himmel fällt der Schnee. Ich sitz am Fenster traurig und träum von altem Weh. Viel tausend Flocken schweben im frohen Spiel herab, sie schweben und sie tanzen durch all ins frühe Grab. So geht das mit dem Herzen, wo Hoffnung Blüten treibt. Sie kommen und sie schwinden und nur die Träne bleibt. Ende von Im Winter.